Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 513. Chatten ist schwierig. Thema heute verschiedenes. Zum Beispiel TikTok ist schwer im Kommen. Ja, TikTok ist schwer im Kommen. Das hat sich in den letzten Wochen, Monaten dramatisch verändert. Das war ja erstmal ein kontroverser Videodienst, ja. Und ich habe mich mal angemeldet, weil alles, was kontrovers ist, ist ja erstmal wert, hinterfragt zu werden. Und das ist eine Katastrophe. Also wenn ihr aus Deutschland dort reingeht, dann ist es erstmal eine Katastrophe. Seht ihr nur Dönerbuden oder sonst irgendein Kram, ja, furchtbar. Also muss man erstmal Zeit investieren, um die entsprechenden Leute zu blocken. Und ich empfehle euch gleich, wenn ihr sowas nicht sehen wollt, ja, blockt diese Leute gleich. Das muss man wirklich machen bei TikTok, sonst kommt man da nicht weiter. Und auch Postings so oft wie es geht, wenn man da sowas, also wenn ihr nicht sehen wollt, wie ne, so Leute dann eben ihren Dönerbuden arbeiten oder sowas, ja, oder das neue Fladenbrot auf die Theke klatschen, dann bitte diese Videos auch markieren, kein Interesse, und zusammen mit dem Blockieren von diesen Leuten ist es dann ziemlich gut. Das heißt, dann kriegt man auch vernünftige Sachen. Es ist wohl lokal abhängig. Also wenn man dasselbe in den USA macht beispielsweise, könnt ihr probieren, wenn ihr über VPN geht und euch dort anmeldet, dann bekommt ihr wirklich interessante Sachen. Ich weiß nicht, ob das hier bei uns hier in Deutschland dann ein Problem ist, ja, oder warum wir diese Sachen hier von TikTok geben oder nutzen nur diese Leute TikTok bei uns, ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, nach massiven Optimieren von den Themen bekommt ihr dann auch vernünftige Vorschläge gemacht, so, und dann ist es auch richtig lustig. Das, was mich zuerst abgeschreckt hat, nämlich die sehr, sehr begrenzte Dauer der Videos, ist dann auch ein wirklicher Vorteil, denn Videos kommen schneller zum Punkt. Ja? Wie oft hat man schon auf YouTube ein 3-Minuten-Video angeguckt und das Eigentliche, was dann passiert, ist vielleicht wenige Sekunden lang. Also, dann wird es schon eng, ja, hier am Ball zu bleiben. Also ich gucke mir nicht einen Minuten leerer Bildschirm oder hier was an, was vollkommen uninteressant ist, bis dann endlich mal zum Eigentlichen kommt. Ja. Also das scheinen auch andere Leute zu sehen, denn TikTok ist eben, wie gesagt, momentan sehr, sehr im Aufwind und im Trend. Also es schickt sich langsam, aber sicher an, Instagram den Rang abzulaufen sogar. Also kaum jemand kommt noch an TikTok vorbei. Mal einen Schluck Kaffee. Ich glaube, Chibo ist bestimmt auch drin. Oh, jetzt habe ich Werbung gemacht. Oh, Entschuldigung. Ja, also Chibo, Edusho, was gibt es da noch? Starbucks. Was gibt es noch für Marken? Und alle unabhängigen Kaffeeröstereien und so weiter. Bitte, ja, also jetzt nicht sauer werden. Ihr alle kommt hier zu Genuss in meiner Tasse. Auf jeden Fall, es ist dort alles mit Rang und Namen eigentlich schon vertreten. Wer da noch nicht angekommen ist, ist ja ungefähr so wie eben vor 5 Jahren. Mit Twitter und Facebook. Ja, und ich bin überzeugt davon, in weiteren 5 Jahren wird TikTok auch nicht mehr lohnenswert sein, da noch irgendwas zu machen, weil es sowieso lame wird. Vielleicht sogar früher, wer weiß. Aber momentan kann man sich das angucken. Im Play Store gibt es ja die App kostenlos. Nicht nur im Play Store, sondern auch im Huawei, in der Huawei App Gallery natürlich, unabhängig von Google, läuft TikTok auch auf Huawei-Geräten. Yay! So, letzte Woche habe ich schon was gesagt zum Oxcoy Messenger. Den gibt es in einer, ja, Preview-Version, wenn man so will. Ja. Und ich habe mir den jetzt mal noch genauer angeguckt. Siehe da, er ist wirklich schon in dieser frühen Version brauchbar. Ich habe einige Punkte gesehen, die gut sind, aber auch ein paar Punkte, die schlecht sind. Zunächst mal klar, Oxcoin Messenger ist ja dafür da, damit man mit jedem Menschen chatten kann. Denn jeder Mensch hat eine E-Mail-Adresse. Und zum Chatten braucht man nur eine E-Mail-Adresse. Ihr habt richtig gehört, man muss keine App installieren. Keine App, man kann jemanden antworten oder jemanden eine Nachricht schicken, der diesen Messenger benutzt, ohne dass ihr den Messenger installieren müsst. Natürlich hat man ein paar Vorteile, wenn man ihn installiert. Das ist einfach von der Natur der Sache her so. Ja. Beispielsweise ist diese App erstaunlich interessant aufgebaut. Man kann zum Beispiel einfach Bilder, Videos, PDF-Dateien oder andere Dateien schicken, ja, an dieser Chat-Nachricht. Man hat hier direkt eine Aufzeichnung für Video und für ein Foto zu machen. Also direkt in der App, so wie man es von ganz normalen Messengern gewohnt ist. Ja, aufs Foto einklicken, Bild machen und zack, wird es verschickt. Also nicht nur aus der Galerie importieren oder sowas, wie eben mit einem normalen E-Mail-Client der Fall ist. Und ihr könnt auch Audionachrichten aufnehmen und verschicken. Ja. Also das ist sehr interessant. Ich hab mal hier einen normalen E-Mail-Account hier bei mir eingerichtet. Ja, und wenn ich da dann draufklicke zum Beispiel, kann ich eben eine Audionachricht aufnehmen und die wird dann eben geschickt an diese E-Mail-Adresse. Ja, und so, dann schicke ich mal ab, zack. So, und jetzt wird dort quasi eine Audiodatei verschickt, ja, und die geht hier natürlich in meinen normalen E-Mail-Account ein, ja, und dabei ist hier eine Voice Message angefügt. Ja, ist ein bisschen leise, aber ihr versteht es, was ich meine. Also ich habe quasi jetzt jemand eine Mail geschickt über den Messenger sozusagen. Faszinierende Geschichte. Da muss man sich erst nochmal dran gewöhnen, ja, mit der Ausdrucksweise, wie das dann eben so kommuniziert wird. Wenn man jetzt oder ich fange mal erst nochmal so an. Die Konfiguration ist ziemlich einfach. Man muss nur die E-Mail-Adresse und das Kennwort eingeben. Ganz klar, denn diese App hat ja Zugriff auf euren E-Mail-Account und von daher muss man auch diese Daten eingeben. Man kann sich dafür einen eigenen Mail-Account beispielsweise irgendwo erstellen. Das ist ja kein Thema. Man kriegt ja E-Mail-Adressen heutzutage nachgeworfen. Ja, und da kann man dann dort eben eine E-Mail registrieren. Wer es sicherer haben will, kann eben auch zu solchen sicheren Diensten gehen, Posteo, Mailbox.org, Protonmail oder ähnliches und das dann eben diesen Account dann eben hier eingeben. Die Sicherheit ist ein Thema, was interessant ist. Es gibt hier zwei Sachen. Einmal von der Natur der Sache her, logisch, das muss man auch erstmal realisieren. Ja. Also ganz, ganz kurz noch vielleicht zu den E-Mail-Accounts, weil man dort die Daten eingeben muss. In dem ersten Moment bin ich zurückgeschreckt dafür und habe gesagt, oh, Moment mal. Jetzt muss ich dort meine E-Mail-Account-Daten eingeben. Aber Mensch, wenn ich dann weiter drüber nachgedacht habe, okay, ja klar, es ist ja eine E-Mail-App. Ich habe ja auch meine Account-Daten bei zum Beispiel auf Fair E-Mail eingeben müssen. Ja, meine E-Mail-Account-Daten. Schon könnte ich ja damit keine Mails empfangen und verschicken. Also muss ich das auch bei Oxcoin machen, beim Oxcoin Messenger. Schon kann ich auch keine Mails verschicken und empfangen, respektive keine Chat-Nachrichten verschicken und empfangen. Ja. Weil diese Chatnachrichten sind nur Mails. Ja, die werden hier in dem Programm anders interpretiert, Aber das ist eben diese besondere Stärke daran, dass jeder eine Nachricht bekommen kann, selbst wenn er diesen Messenger nicht installiert hat. Also Konfiguration ist einfach. Bedenken wegen den E-Mail-Account-Daten. Ja, ist natürlich da, aber müsste bei jedem E-Mail-Client machen. Und das ist ein E-Mail-Client. Fertig. Also nur im Zweifel einen eigenen Account erstellen, nur für die Chat-Nachrichten. Empfiehlt sich sogar doppelt. Ja. Man kann allerdings hier auch auswählen, ob man, wenn man zum Beispiel einen Account nimmt für alles Mögliche, dann kann man auswählen, dass nur Chat-Nachrichten angezeigt werden in der OxKoi-App. Oder nur Nachrichten zum Beispiel von den Kontakten oder alle Nachrichten, alle E-Mails auch im OxKoi Messenger erscheinen. Das kann man also alles auswählen. Die Verschlüsselung ist eben das Nächste. Ich habe eben schon mal angesprochen mit Sicherheit von verschiedenen E-Mail-Accounts. Ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Denn die Mails werden natürlich abgelegt im Mail-Account, ja, von eurem E-Mail-Anbieter. Ja, ganz klar. Bei Diensten wie Posteo, Mailbox.org ist das sogar ein Vorteil, denn diese Accounts sind ziemlich stark und ziemlich gut geschützt. Das wird auch immer wieder diesen Diensten bestätigt. Habt ihr allerdings einen E-Mail-Betreiber, der alle Mails unverschlüsselt einfach so auf dem Server parkt, dann kann das kritisch werden. Und zwar dann, wenn ihr mit jemandem chattet, der kein OxKoi Messenger installiert hat. Denn von der Natur der Sache aus, ja, geht halt nicht anders da. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist nur dann möglich, wenn derjenige auch einen OxKoi Messenger hat. Ansonsten muss die Nachricht ja unverschlüsselt beim Anbieter oder beim Empfänger ankommt, damit ihr die lesen kann. Sein E-Mail-Programm kann ja diese nicht entschlüsseln, einfach so. Ja, das geht nicht. Und das wird auch nicht gehen. Da müsste er ja dann Entschlüsselungs-Plugins in seiner Software installieren und das ist ja, also da wäre es einfacher, wenn er einfach den Messenger installieren würde, ganz klar. Und deswegen geht es nicht. Auch Nachrichten bekommen ebenso, ja, wenn man eine Nachricht, wenn eine Nachricht an einem geschickt wird ohne den Koi Messenger, dann muss derjenige ja die Nachricht unverschlüsselt senden, damit ihr die lesen könnt. Genau dasselbe, ja, plus andersrum. So, also das ist das Grundsätzliche. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung funktioniert nur, wenn derjenige dann die Nachricht, wenn derjenige die diese App installiert hat. Dann geht es allerdings auch automatisch. Es wird am Anfang ein Schlüssel erstellt und dann wird nur verschlüsselt Ende zu Ende kommuniziert, was ja sehr, sehr gut ist. Also da ist es quasi so zweigeteilt. Googlemail.com und Gmail.com werden unterschiedlich gehandhabt. Es gibt eine Warnung, wenn man Kontakte importiert, dass Chat mit @googlemail.com sehr wahrscheinlich fehlschlägt. Und man wird gefragt, ob die Mailadressen konvertiert werden sollen in gmail.com. Damit soll es keine Probleme geben. Hintergrund weiß ich nicht, keine Ahnung. Habe ich keine Zeit gehabt, das nochmal jetzt im Einzelnen zu recherchieren. Allerdings, und das habe ich heute gemerkt, wenn man jemanden mit einer Gmail-Adresse dann schreibt, das geht ja, also wenn jemand xyz@googlemail.com hat, ein xyz ist wieder eine Fantasieadresse, die es nicht gibt, jedenfalls nicht in diesem Zusammenhang, so, dann ist das xyz@gmail.com ist genau dasselbe wie xyz@googlemail.com, rein technisch gesehen, aber es sind eben doch zwei unterschiedliche E-Mail-Adressen. Auch wenn derjenige sowohl die unter gmail.com als auch unter googlemail.com eben kriegt diese Nachricht, kein Problem. Hier hat man eben die Geschichte, wenn dann derjenige antwortet, den man mit @gmail angeschrieben hat und der hat eine E-Mail-Adresse @googlemail bei sich eingetragen, dann bekommt man die Nachricht von einem unbekannten Kontakt, seine E-Mail-Adresse @googlemail.com. Das kann natürlich Verwirrung stiften. Gut, ich hoffe, die arbeiten noch dran, dass das dann vielleicht erkannt wird. Das wäre sicherlich technisch kein großes Problem, dort nachzugucken, ob eben es einen Kontakt gibt, wo diese Mailadresse eben @gmail.com endet und dann entsprechend das richtig einordnet. Ich hoffe, das wird bald gemacht, weil so könnte es durchaus zu einem chaotischen Zustand kommen. So, und ein Problem ist es, dass es aber nicht lösen konnte und es hat auch nichts mit den Stromspareinstellungen offenbar zu tun. Jedenfalls konnte ich es damit nicht beheben, wie bei üblich bei den Apps. Ja. Ich bekomme keine Benachrichtigungen, sobald die App auch nur im Hintergrund ist. Das ist wirklich schade. Erst wenn ich die Mail, wenn ich dieses Oxcoy Messenger aufrufe, erst dann bekomme ich angezeigt, dass ich eine Nachricht habe, beziehungsweise auch da gibt es keine Benachrichtigung an sich, sondern man sieht einfach, dass eine Nachricht eingegangen ist. Ist die App und der Chat-Account offen im Vordergrund, dann gibt es eine Benachrichtigung. Ja, okay. Ich hoffe auch da, dass es bald gelöst wird. Bitte nicht vergessen, das ist eine Beta-Version, das ist eine Test-Version, das ist noch nicht das offizielle endgültige Produkt. Ja. Ich hoffe, dass solche Sachen noch ausgebessert werden. Ich werde auch noch heute oder morgen zumindest ein Feedback schicken an die Entwickler, damit die das haben. Es ist übrigens ein deutscher Entwickler, wenn ihr also Angst habt, dass eure Daten irgendwo anders da landen. Wenn überhaupt irgendwelche Daten gespeichert werden, die Firma verneint es ja, glaube ich. Aber auf jeden Fall hier, die Firma, die die Software herstellt, ist in Deutschland. Keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Island wäre vielleicht besser. Aber wie auch immer, man kann sagen, das ist ein ordentlicher Start. Ja, ein ordentlicher Start und man kann, sagen wir, froh gemutes in die Zukunft schauen, was eben jetzt diese Entwicklung von diesem Oxcoy Messenger dort anschickt, jetzt bald zu werden. Hoffentlich wird das unkomplizierter als mein Satzbau, den ich jetzt zur Beschreibung dieses Messengers benutzt habe. Gut, dann mal weiter zu anderen Themen noch. Die frohe Nachricht für verschiedene Google Pixel Nutzer kam vor einigen Tagen rein, oder war das sogar gestern, oder keine Ahnung, auf jeden Fall vor kurzem, diese Woche definitiv. und zwar, dass es doch noch ein Update gibt für verschiedene Versionen von Android, auch für die älteren Pixel-Geräte, also für die Original-Pixel-Geräte, kommt doch nochmal ein Update, obwohl die Sicherheitsupdates ja eingestellt waren. Was denn genau der Hintergrund ist, kann ich gar nicht sagen. Ja? Verschwörungstheoretiker, die ich momentan gefressen habe, ja, höre auch in Rios Wochensicht, vermuten da jetzt vielleicht wieder ganz schlimme Sachen, aber ich finde es dennoch sehr, sehr gut. Zwar gilt der Bedrohungs dieser Bedrohungslevel als moderat, also nicht als kritisch, aber dennoch wird hier jetzt das Original Pixel und etliche andere Geräte hier geupdatet. Und zwar gibt es dieses Update für alle Geräte, zumindest theoretisch, ab Android 8.0. Ja. Nicht alle Geräte werden dieses Update bekommen. Das hängt ja wie immer vom Hersteller ab. Ja. Aber es gibt auch jede Menge Updates dementsprechend von anderen Herstellern. Also nicht nur für die Pixel-Geräte jetzt, sondern auch zum Beispiel von LG und Samsung gibt es dort diese Patches. Wie gesagt, ich weiß zwar nicht genau, warum da jetzt ein moderates Sicherheitsupdate trotzdem noch kommt, ja, aber ich begrüße es und finde es gut. Somit sind die Geräte ein ganzes Stück sicherer, denke ich mal. das kommt eigentlich den Leuten dann doch zugute. Der CEO, der ehemalige CEO von Google, Eric Schmidt, soll jetzt Google komplett verlassen haben. Hintergrund ist nicht ganz klar. Er arbeitet jedenfalls nicht mehr bei der Holdinggesellschaft Alphabet, ne? Und ist damit raus aus dem Unternehmen. Interessant, ja, sicherlich. Die Google-Riege hat sich damit komplett aus der aktiven Führung des Unternehmens zurückgezogen. Auch Sergey Brin und Larry Page, die Gründer von Google, haben ja einen Rückzieher gemacht und sind nicht mehr aktiv tätig. Zwar sind sie noch im Verwaltungsrat, die beiden, ja, aber sie mischen sich dann nicht mehr in die Tagesgeschäfte ein. Und Sundar Pichai führt jetzt eben das Unternehmen. Da muss ich noch kurz einhaken. Bis dato dachte ich eigentlich, dass Sundar Pichai nur Google führt. Ja. In diesem Kontext würde das bedeuten, dass er Alphabet CEO ist. Und das ist ja, noch nicht genau bestätigt für mich. Jetzt schaue ich nochmal schnell auf Wikipedia, was dort drin steht, wer dort der CEO ist. Natürlich muss ich, sehe schon der Alphabet, natürlich nur das Alphabet, ne? Ach, das war ja klar. Tja, da seht ihr mal, das ist nicht so einfach. Ich glaube, ich mache hier kurz mal eine Pause. Also da muss ich sagen, hat Wikipedia keine gute Arbeit geleistet. Beim Eintrag von Google LLC wird Alphabet noch nicht mal erwähnt. Dabei ist es die Holding, die Dachgesellschaft, also quasi von Google. Google ist nur eine Tochterfirma von Alphabet. Dass das nicht erwähnt ist beim Google-Artikel, ist meiner Meinung nach unglaublich schlecht. Aber okay, was soll's. Und hier steht aber auch drin, beim Alphabet Inc., wenn man nach Alphabet sucht, kriegt man alles angezeigt, aber nicht Alphabet Inc., ne? Ist ja logisch, klar. Wer sucht schon nach Alphabet Inc., ist ja nur das eines der größten Unternehmen der Welt, egal. Sundar Pichai ist tatsächlich der CEO, da lernt man also nie aus und deswegen, habe ich auch wieder was dazugelernt. Okay, na gut. Xiaomi hat sich wegen den Vorwürfen von verschiedenen Nutzer gemeldet und reagiert auch. Es gibt Patches für den Mi-Browser und den Mint-Browser, der eben eine Option bietet, um aus dieser Datensammlung im Incognito-Modus also auszusteigen, ein Opt-out. Die Frage ist natürlich, warum wird das überhaupt gemacht im Inkognito-Modus? Ich weiß es nicht genau. Allerdings, ich nenne schon Kaffee. Allerdings muss man sagen, dass da auch Fragen aufgeworfen wird, ob das auch nicht andere Browser so machen tatsächlich. Denn eine komplette Abnabelung von Daten im Inkognito-Modus zum Browser-Hersteller, insbesondere wenn dieser Google heißt, halte ich eigentlich für unrealistisch. Das mag daher schon kommen, weil auch die Caching-Funktionen, um zum Beispiel Bilder und Ähnliches zu cachen, über den Google-Server läuft, wenn man zum Beispiel das aktiviert hat. Auch wenn man beispielsweise die Google DNS-Server benutzt, werden dort immer noch Daten drüber geschaufelt, nämlich zum Beispiel, was für Adressen man aufruft und auch das im Inkognito-Modus, logisch. Und dahingehend, dass die Android-Geräte standardmäßig offenbar auch diesen Google DNS nutzen, generell. Das könnt ihr da sehen, wenn ihr mal probiert, einen anderen DNS einzutragen bei Geräten ab Android 9 zumindest. Manche sagen sogar, ab Android 8 ist das so. Das ist dann eben auch schon sehr, sehr fraglich und da stelle ich auch mal die Frage in den Raum, ob diese Untersuchung hier hinsichtlich Xiaomi an sich gemacht wurde, warum wird sowas nicht auch zum Beispiel beim Google Chrome Browser mal hinterfragt, oder ist es nur, weil Xiaomi eine chinesische Firma ist, dass die jetzt da in den Fokus geraten sind? Oder dürfen das die amerikanischen Firmen? Ich weiß nicht genau. Also ich höre da auch schon wieder was läuten, ja, ganz klar, aber jedenfalls stellt diese Reaktion von Xiaomi natürlich auch nicht zufrieden. Die hätten da klar jetzt sagen müssen, okay, sie machen ein Opt-out generell und nicht nur die Option geben, da auszusteigen aus der Datenwiedergabe, sondern erstmal das komplett einzustellen und nur ein Opt-in zu machen. Ja? Das wäre jetzt besser gewesen bei dieser Situation. Ich glaube, da machen sie sich jetzt keinen Gefallen mit, weil sie im Prinzip jetzt zugegeben haben, ja, es werden Daten weitergeleitet, ja, im Inkognito-Modus, aber ihr könnt dafür sorgen, dass es nicht mehr passiert. Okay, also nicht so gut. Ja. Naja, gut, nächste Sache, bleiben bei Xiaomi, ja, da wird's wohl jetzt auch bei Xiaomi, diesen Notch wird da der Gar ausgemacht, ja, und auch den Punchhole, weil jetzt auch Xiaomi setzt auf Kameras unter dem Display. Ich frage mich sowieso, warum das noch nicht stärker genutzt wird. Angeblich soll ja die Qualität schlechter sein. Ehrlich gesagt, hallo, das ist eine Selfie-Kamera. Wie schlimm kann da denn die Verschlechterung der Qualität denn schon werden? Man kann ja, wenn man in die Kamera geht, um diesen Bereich herum ein riesiges schwarzes Viereck machen, sodass das Display nicht mehr weiter das stört, das Gerät, also diese Aufnahme, sprich durch Lichtreflexionen von Pixeln, die aufleuchten, ja. Und damit ist dem doch Genüge getan. Ich meine, die Kamera auf der Rückseite bleibt ja davon vollkommen unberührt. Es geht ja nur um die Selfie-Kameras und ehrlich gesagt, also das halte ich jetzt für vernachlässigbar. So schlecht kann die Qualität nicht sein, dass man dann sagt, das ist aber zu übel beim Selfie. Ne? Also ich weiß da nicht, was ich davon halten soll. Sieht mir vorgeschoben aus. Vielleicht ist es einfach noch zu teuer, das zu realisieren und deswegen halten sich die Firmen zurück. Aber jetzt Xiaomi bringt jetzt hier neue Smartphones raus mit neuen Displays und es sieht wohl so aus, als ob die Tage der Notches und der Punch-Hole-Kameras für Selfies jetzt wohl endgültig gezählt werden. Wann natürlich die ersten neuen Modelle dieser Art herauskommen, steht noch nicht fest. Man weiß ja, das dauert immer wieder bis so ein Zyklus dann eben, Entwicklungszyklus eben abgeschlossen ist. Also das heißt, es kann durchaus nach Ende des Jahres sein, aber bis alle Geräte diese Technologie haben, wird es sicherlich noch nächstes Jahr werden. Gut. LG hat ja das Midrange-Gerät, das Velvet, herausgebracht und da habe ich ja noch die Hoffnung geäußert, dass die sich zusammenreißen und vielleicht ein etwas besseres Angebot bringen, ja, aber leider wird es nicht ganz so gut sein. Ich finde die Einstufung als Midrange gerechtfertigt, weil das Teil einen Snapdragon 765 Prozessor hat. Ein schönes 6,8 Zoll OLED-Display übrigens, also richtig großes OLED-Display, Wahnsinn. 48 Megapixel Kamera zusammen mit einer 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, 5 Megapixel Tiefensensor. 16 Megapixel Front-Facing-Kamera, 8 GB RAM, 128 GB Storage, 4300 mAh Akku und IP68-Rating. Hört sich also als wirklich gutes aber typisches Midrange-Gerät an. Ja, okay. Aber der Preis ist eben weit über dem, was man schon für High-End-Geräte ausgeben muss von verschiedenen Anbietern. Ja, ich weiß, ich sage die anderen Anbieter, die eh zu teuer sind. Ne? Klar, sind auch teurer als das Velvet, aber in die Liga zähle ich das erst gar nicht, weil da können die nicht anstinken. Die anderen können auch nicht anstinken an die Huawei, beziehungsweise ich sag mal, die Huawei klammer ich sogar mal aus, weil die sind auch ganz schön teuer geworden, aber die Honor-Geräte beispielsweise, ja, oder die Ugitel, die ja, verschiedenen anderen, die ich immer wieder erwähne hier, und die bieten doch High-End-Leistung zu deutlich günstigeren Preisen. $700 soll das Teil kosten. Das heißt, man kann 700 Euro melden. Und für diese Leistungsdaten, muss ich sagen, geht das nicht okay. Also hat LG wieder nichts gelernt und hat wieder so einen großen, so einen hohen Preis angesetzt. Entsprechend mies fallen dann auch die Prognosen aus von verschiedenen Seiten, beispielsweise von Fantroid, dass eben dieser Preis doch etwas zu hoch ist und doch eigentlich teuer ist. Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Die Chipfirma TSMC verweigert den Kommentar wegen dem Wechsel von Huawei zu SIMC. Huawei hat ja letzte Woche gesagt, da habe ich auch berichtet drüber, dass sie einen Teil ihrer Chip-Lieferungen, und manche hören da schon, dass die komplette Chip-Lieferung oder Chip-Produktion von TSMC zu SIMC transferiert wird. Das erste Gerät ist übrigens auch schon draußen, bei dem der Chip von SIMC produziert wird. Offenbar war das ein Testkandidat, nämlich, welches war es nochmal, das, also der Kirin 710A, ja, der wird jetzt schon von SMIC hergestellt. Aber wie gesagt, angesprochen, was das für TSMC bedeutet für die Firma, verweisen die darauf, dass sie keine Kommentare zu Kunden abgeben. Ja. Und insgesamt sagt der CEO, dass sie natürlich weiterhin konkurrenzfähig bleiben und keine Marktanteile verlieren werden. Im Gegenteil, man will sogar weiter expandieren. Hm. Also ohne Huawei halte ich das für eine sehr optimistische Aussage. TSMC ist ja in Taiwan und TSMC ist auch unter Beschuss der USA, dass sie eben keine Prozessoren mehr herstellen sollen für Huawei. Deswegen hat Huawei super schnell reagiert und hat gesagt, okay, dann lassen wir die Chips bei SIMC in China produzieren. Und wiederum bricht ein Teil außerhalb Chinas weg. Da hätte die USA auch noch Geld dran verdient. Ne? Aber ich sag mal, Dummheit muss bestraft werden. Und wenn die Führungsriege der USA so dumm ist, dann wird eben hier Huawei seine Konsequenzen daraus ziehen und wird letztendlich dann alles in China produzieren lassen. Das nützt dem Weltmarkt dann nichts, aber es nützt sehr wohl Huawei was, und ich würde auch sagen, es nützt auch dem Kunden was, denn dann hat er ein Produkt, das nicht durch Erpressung der USA zustande gekommen ist. Im Angebot kann er dann auch selbst entscheiden, ob er das will oder nicht. Ja, und ich denke, dass momentan immer noch die Leistung für Huawei spricht, was die abliefern, ist 1A-Spitze, das sieht man auch, egal wo man hinguckt, DxOMark, Benchmarks, überall ist Huawei ganz vorne mit dabei, die Hersteller aus dem Westen sind abgehängt, ja, definitiv. Mit der Preispolitik bin ich momentan nicht zufrieden bei Huawei. Vielleicht hat es auch eben mit diesen veränderten Produktionsbedingungen zu tun. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Das wird Huawei ja auch viele Millionen, Milliarden kosten, wahrscheinlich sogar. Und irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Dennoch egal warum. Teurer werden dürfen die Geräte nicht, sonst ist ein großer Vorteil eben weg. Und es gibt eben auch noch andere chinesische Anbieter. Wenn man unbedingt ein chinesisches Gerät haben möchte, ja, dann werden auch andere Geräte, die eben nicht teurer werden, interessanter. Nubia ist ja auch so ein Kandidat, ja. Aber viele neue, die eben auch auf den westlichen Markt jetzt drängen. Und das wird Huawei prinzipiell eigentlich auch nicht helfen. Ja. Also wenn Huawei das zweite Samsung wird, dann ist der Konsument dabei nicht im Vorteil, sondern nur im Nachteil. Okay, dann MediaTek bringt einen neuen Chip raus, der Dimensity 1000 Plus. Ja, und noch mehr als bei dem Vorgänger, dem Dimensity 1000, setzt man da auf Leistung für Gaming. Das heißt, für High-End-Anwendungen, die wirklich viele Rechenleistung brauchen, 7 Nanometer Fabrikationsprozess, ja, mit 4 Cortex A77 Kernen, 4 A55 Kerne und die neueste Mali MP9 G77 GPU und eine Unterstützung für Quad-Channel LPDDR DDR4X RAM. Wahnsinn, da geht die Post ab. Ja. Von daher kann man durchaus sagen, das ist der Gaming-Prozessor. Ja, nicht schlecht. Die bange Frage ist, wer verbaut jetzt endlich mal diesen Chip in seinen Geräten? Bisher sieht es nicht so gut aus. MediaTek bietet super Prozessoren an zu günstigen Preisen, aber momentan sind die Firmen sehr zurückhaltend mit der Nutzung dieser Prozessoren. Ja, Xiaomi hat beispielsweise jetzt ein Gerät auf dem Markt, das eben diesen Chip nutzt, ja, also den Vorgänger, nicht den Media Dimensity 1000, sondern diesen Midrange-Chip, ja, da gibt es keine Probleme im Midrange-Bereich, nur offenbar sind die Hersteller beim High-End-Bereich noch ein bisschen vorsichtig, was MediaTek betrifft. Hm. Ich meine, mich wundert es auch nicht, weil MediaTek bisher immer als der Lieferant für Midrange-Geräte gezählt hat, und jetzt drängen die da in den High-End-Gaming-Bereich rein, da muss man natürlich erst die Firmen überzeugen davon. Aber ich weiß nicht, auf was die Firmen warten, weil die Prozessoren, die sind da, die Leistungsdaten sind da, die Chipsätze sind da, 144 Hertz-Screens werden unterstützt, ja, Download-Geschwindigkeiten bis auf 5G mit bis zu 4,7 Gigabit pro Sekunde, ja, was will man denn alles noch mehr? Ja? Firmen, fangt jetzt endlich mal an. Ne? Bisher ist nur IQ, also IQOO, ja? IQ, der einzige Anbieter, der angekündigt hat, mit dem neuen Chipsatz zu arbeiten. Ja? Es wird zwar erwartet, dass Oppo, Vivo und Realme auch noch folgen, aber bisher eben noch nicht. Android TV wird sehr wahrscheinlich umbenannt werden in Google TV. Ich meine, da war so, das war auch schon mal im Gespräch. Ja. Jetzt verdichten sich die Hinweise, dass tatsächlich das hier passiert. Und mal sehen, wie das dann weitergeht. Interessant, warum Android, beziehungsweise warum Google jetzt alles von Android umbenennt in Google, ja, also Google Meet, Google Duo, alles wird jetzt auf Google umbenannt, und jetzt als letztes Android TV, Google TV, offenbar verschwindet langsam Android, die Marke Android, in den Hintergrund. Ich weiß nicht wieso, aber alles deutet eben darauf hin. Ja. Keine Ahnung, man will wohl ein einheitliches Google-Benutzungsgefühl vermitteln. Ja. Das wird allerdings nicht immer so gut klappen, befürchte ich. Denn wenn ich dann wieder höre, was jetzt schon wieder im Messaging-Bereich los ist, mein lieber Scholli, jetzt wird wieder alles vereinheitlicht, zumindest was das Team betrifft. Ich habe gedacht, ich habe ein Déjà-vu. Ja. So, nachdem alles aufgespalten wurde, was nur geht an Messaging, ja, furchtbar, kommt jetzt wieder alles zusammen. Ja, ihr habt richtig gehört. Google Meet, Google Duo und Android Messages wird jetzt von einem einzigen Entwicklungsteam betreut und die werden, beziehungsweise die Teams werden einem einzigen, einer einzigen Leitung unterstellt, ja, nämlich Javier Soltero. Ja, der ist letzten Oktober zu Google gekommen und ist bekannt für oder als Hersteller, Erfinder eines Messaging-Programms, das von Microsoft gekauft wurde. Okay. Ja. Warum da ein Geheimnis draus gemacht wird, wie der Name ist, weiß ich nicht genau, aber vielleicht hat das irgendwelche Copyright-Gründe. Wie auch immer, während andere Firmen wie zum Beispiel Facebook probieren, alles zu vereinheitlichen, setzt dieser die Leitung ja zwar zusammen, aber es soll weiterhin verschiedene Messenger geben. Komplett voneinander getrennt, zumindest als Apps oder als Plattformen. Ja? Aber die Leitung hat einer. Ihr merkt, also findet den Fehler. Ja, ihr merkt, wo das problematisch wird. Die Leitung hat einer. Es sind verschiedene Teams. Es sind verschiedene getrennte Plattformen. Die Messaging-Strategie von Google ist komplett außer Rand und Band und ich kann eigentlich nur eins sagen. Ich kann nur davon absehen, irgendwelche Google-Kommunikationsprogramme zu nutzen. Es ist ein heilloses Durcheinander und es ist mir einfach nicht plausibel zu erklären, warum jemand von Google Meets beispielsweise nicht mit Leuten von Android Messages oder die auch RFC einsetzen oder mit Google Duo, was ja auch wiederum Textnachrichten möglich macht, ja, aber eben auch Videochat ermöglicht, warum die nicht untereinander verbunden werden können. Es ist einfach eine nicht vorhandene Strategie. Und wenn dann hier so rausposaunt wird, was jetzt der neue Leiter Soltero hier auch dran getan hat, dass es unverantwortlich wäre, wie, also so, ja, von mir eingeführt, Firmen wie Facebook, alles zu vereinheitlichen, weil ja verschiedene Gruppen verschiedene Nutzungsgebiete haben möchten und nicht jeder den gleichen Messenger haben möchte. Da muss ich schon sagen, also das größte Problem, was wir im Messenger-Bereich haben, ist doch, dass nicht jeder den gleichen Messenger hat. Stellt euch mal vor, wir hätten alle verschiedene Telefone. Versteht ihr? Wenn ihr jetzt mittlerweile telefoniert ja sowieso kaum noch jemand mit jemand anderem. Es wird ja halt, läuft ja alles über Chat, aber trotzdem, stellt euch mal vor, 20 Jahre zurück, ja, es gibt nur Telefon außer Brief, ne, so, und E-Mail, so, und jetzt geht man hin und sagt, okay, also, ich bin jetzt bei Telekom, du bist bei Kabel NRW oder was weiß ich, wie das damals geheißen hat, dann kann ich dich ja nicht anrufen. Du bist ja nicht bei Telekom. Sorry, geht nicht. Du brauchst Telekom-Anschluss, damit ich dich anrufen kann. Okay? Also, ne, hol dir einen Telekom-Anschluss. Schon kann ich ja nicht mit dir sprechen. Ne? Der andere sagt, nö. Hol du dir mal einen NRW-Anschluss, ne? Ja, bei dir gibt's nicht. Naja, klar, kein Problem. Kannst jetzt sonst irgendwie tricksen vielleicht. Ja, keine Ahnung. Also, ihr merkt, wo das Problem liegt. Ja? Und dann kommt derjenige und sagt, nee, das ist ja auch richtig so, weil nicht jeder, der, diesen Messenger hat, will ja offenbar, so denkt er, will ja auch mit Leuten reden, die einen anderen Messenger haben. Ne? Also ich verstehe das alles nicht mehr bei Google. Ich glaube, die verstehen das selbst nicht mehr. Ich finde es wirklich sehr, sehr schade, Deswegen nutzt einfach keinen Messenger mehr von Google. Also egal, ob das jetzt Google Duo ist. Mittlerweile war ich bei Google Duo noch einigermaßen versöhnlich, ja, aber hinsichtlich dieser nicht vorhandenen oder dieses absoluten Mega-Chaos nutzt weder Android Messages noch Google Duo noch Google Meet. Ja, es gibt für jede dieser Apps viel bessere Alternativen. Ja, und von daher, ihr lasst es einfach, nutzt was Vernünftiges mit von Firmen, die eine Vision haben, was Messaging betrifft und noch eine einheitliche Strategie, sodass nicht totales Chaos bei euren Nachrichten ausbricht. Das Meizu 17 ist übrigens jetzt offiziell, ja, seit Wochen machen wir schon rum und haben immer so halboffizielle Infos, aber jetzt ist es draußen, es ist offiziell angekündigt worden und wenn ihr das dann jetzt mal in dem Vergleich sitzt zwischen dem Meizu 17 und dem LG Velvet, dann versteht ihr auch, was ich vorhin gemeint habe, als ich gesagt habe, das ist einfach zu teuer. Also das Meizu 17 ist eingeordnet als ein High-End-Gerät mit 6,6 Zoll Samsung Super AMOLED Display mit 2340x1080 Bildpunkte Auflösung, Snapdragon 865 5G Prozessor, also im Vergleich zum Snapdragon 765 ist das, oder 700 irgendwas, ist das natürlich deutlich besser, High-End eben. 8 GB Hauptspeicher mit 128 GB oder 256 GB UFS 3.1 Flash Storage. Wahnsinn. Also auch hier die neueste oder die neue Version, sehr cool. 20 Megapixel Front-Facing-Kamera. Die Hauptkameras sind jeweils ein 64 Megapixel, 12 Megapixel, 5 Megapixel und 8 Megapixel Kamera. Quadcam, also 4000 mAh Akku mit 30 Watt Super M-Charge Technologie. Das heißt, auch hier schnell aufgeladen. Und optimiertes System übrigens. Optimiertes Android nennt sich Flyme 8.1. Cool, ne? Fliegt mich. Nicht übel. Guter Name, doch Kudos, ja. Und das zu einem Preis von $523 für die kleine Version, in Anführungszeichen klein, und $565 für die 256 GB Version. Und das seht ihr, was ich meine, das sind Welten dazwischen, ja, von dem, was LG bietet. Das ist noch nicht mal annähernd in der gleichen Klasse wie das Meizu, ja. Ich muss allerdings auch eins hinzubringen. Mir ist nicht ganz klar, wie man mit diesem Gerät Fotos machen soll, ohne dass man mit seinen Fingern auf die Linse klatscht. Also es ist einfach schlecht gemacht. Da wollten sie wohl was anders machen. Die haben nämlich eine einzige lange Zeile auf der, naja, sagen wir mal, wenn man es normal hält, auf der rechten Seite, wenn man es umgedreht hat, eben auf der linken Seite, da kann man das Smartphone kaum noch halten, ohne dass auf irgendeiner Kamera der Finger ist. Ja? Also dieses Kamera-Array ist definitiv falsch. Da hätte man lieber der Design Language von anderen folgen sollen. Das hat nämlich offenbar einen Grund. Und es eben mittig anbringen. Man hätte ja auch diese längliche Anordnung der Kameras quasi umdrehen können. Also um 180 Grad rotieren. Ja. Und dann hätte man ein guter Punkt oben oder unten gehabt zum Anfassen des Smartphones. So, ja, muss man eigentlich das Gerät mit einer Hand bedienen, ja, oder macht nur noch Porträtfotos, also Porträtmodusfotos, ne, also so. Furchtbar. Also das ist wirklich ein Design-Flaw, meiner Meinung nach. Dennoch halte ich das für ein gutes Gerät hinsichtlich der anderen technischen Daten. Man soll das jetzt nicht alles an einem einzigen Ding da festmachen. Viele andere Sachen habe ich jetzt nicht erwähnt. Ja, NFC-Technologie und so weiter. Das ist alles drin, die ganzen Standardsachen auf jeden Fall. Klar, ist ja hier fast schon selbstredend bei so einem High-End-Gerät. Okay. Dann habe ich noch was, der kleinste Mini-PC der Welt, ja, Das ist die Larkbox von Shubi. Die Marke ist auch einer von denen, von der Firmen, die mir hier seit einiger Zeit in der Nase stecken. Und die haben ja diese Larkbox da im Crowdfunding momentan positioniert. Und jetzt sind erste, ja, wie nennt man die? Disassemblies, ja, also Videos, wo dieses Artikel, wo dieses Teil hier komplett zerlegt wird, damit man sieht, was drin ist. Ja. Und ich muss sagen, es ist ziemlich beeindruckend. Ja. Von der Größe her ist es eigentlich kleiner von der Platine her als ein Raspberry Pi. Allerdings sind es zwei Platinen übereinander. Es ist also kein Einplatinencomputer. Und das Teil hat wirklich gute Leistungsdaten. Intel Gemini Lake N4100 Prozessor mit UHD Graphics 600. 3 GB LPDDR4 RAM. 128 GB 4C Storage, ja, natürlich mit zwei USB-C beziehungsweise zwei USB-Schnittstellen erweiterbar, ja, USB 3.0 zweimal, USB-A, so genau, um es richtig zu stellen, Headphone-Jack ist drin, Micro-SD-Karten-Slot, und auch ein HDMI-Typ-A-Anschluss ist vorhanden. Ein sehr, sehr, sehr leiser Fan mit Kühlelement ist da drauf gepackt dann und sieht sehr ordentlich aus, muss man sagen. Und die Größe dieser Box, also ich werd das verlinken hier, ja, damit ihr das mal seht. Also im Vergleich zum iPhone ist das Ding geradezu mini. Mini. Also das iPhone ist ein Koloss gegen diese Larkbox, zumindest was die Länge betrifft und so weiter. Also irre winzig klein, ja, ist dieses Ding. Und von daher natürlich ideal, das Ding passt unter jeden Monitor. Das kann ich euch garantieren. Der absolute Hammer. Also ich, klar, die Leistungsdaten sind natürlich abhängig vom Preis. Da ist noch nicht alles 100% in trockenen Tüchern. Allerdings rechnet man mit einem Preis von 299, was absolut in Ordnung wäre. Natürlich viel, viel teurer als ein Raspberry Pi. Hat ja aber auch viel, viel mehr Leistung. Von daher geht es, denke ich, auch in Ordnung. Jo. Dann weiter geht's. Moment, wo haben wir es? Hier die nächste Nachricht, genau das. Ah ja, genau. Ich habe vorhin gesagt, dass Xiaomi ein Gerät rausbringt mit diesem MediaTek. Nein, das ist falsch. Es ist Huawei. Unfassbar. Das Huawei Enjoy 20 Plus. Das ist jetzt aufgetaucht, durchgesickert, dass das ein MediaTek Dimensity 800 Prozessor hat mit 4200 mAh Akku dazu. Das heißt, das Teil dürfte recht lang aushalten, weil er auch ziemlich stromsparend ist. Wahlweise mit 6 GB oder 8 GB LPDDR4X RAM, allerdings noch mit dem Standard UFS 2.1, 128 GB Storage. Allerdings sieht man auch hier natürlich ganz klar, dass das hier für den Mid-Range-Bereich gedacht ist. Also keineswegs ein High-End-Gerät, was ebenfalls auch wieder hier diesen Dimensity 800-Prozessor mit rechtfertigt. Der ist aber gar nicht so schlecht. Also für so ein Mid-Range-Gerät ist der richtig gut sogar. Ja. Dieser Dimensity 800 ist ja auch ein 5G-Prozessor. Das heißt, man hat die neueste Technologie da an Bord. Ne? Und der kann durchaus mit dem Kirin 820 5G mithalten. Ja? Warum hier jetzt Huawei diesen Prozessor nimmt, ist auch sehr interessant. Auch das wird damit zusammenhängen, dass ich Huawei vollkommen unabhängig machen will von US-amerikanischen Herstellern. Und MediaTek ist ebenfalls in China. Auch hier hat man wohl einen möglichen Chip-Lieferanten gezogen. Also Huawei will sich sehr flexibel aufstellen, habe ich das Gefühl, so dass sie neue Chip-Hersteller für die Kirin-Prozessoren, für die eigenen Kirin-Prozessoren in China haben. Ja. Gleichzeitig aber auch alternative Prozessoren von anderen Herstellern wie MediaTek nehmen für ihre Geräte. um dann eben maximale Unabhängigkeit zu haben. Meiner Meinung nach eine kluge Strategie und warum auch nicht. Ehrlich gesagt, ich bin überzeugt davon, dass ein MediaTek-Prozessor, gerade die Dimensity 1000-Reihe, sehr, sehr positiv sich auswirken würde auf die Geräte, denn damit würde man sicherlich sehr günstige Geräte anbieten können mit sehr hoher Leistung. Also für mich ist das fast schon ein Pluspunkt momentan, wenn ein MediaTek-Prozessor der neuen Generation verbaut ist, wie eben zum Beispiel hier. Das sieht man auch hier in dem Preis. Das ist, wie gesagt, ein Midrange-Gerät, aber die technischen Daten sind gar nicht mal so schlecht. Mit der zu erwartenden Leistung mit diesem MediaTek-Prozessor sogar sehr, sehr gut. Und das Gerät wird verkauft für etwa $269. Unklar, ob das in Europa auf den Markt kommt, aber ihr seht, der Preis ist wirklich hammerhart für die Leistung, was dieses Gerät bietet. Und von daher bin ich etwas euphorisch, was MediaTek betrifft in der Zukunft. Und es ist für mich ein echter Pluspunkt. Snapdragon hat wirklich einen schweren Stand momentan. Die machen wirklich alles, was nur geht, um zu verhindern, dass es offensichtlich wird, dass sie hinterherhinken. Die Prozessoren von Huawei, also die Kirin-Prozessoren und die MediaTek-Prozessoren, sind jetzt richtige Druckmacher. Ja? Und Qualcomm sieht eben die Fälle bei dem Snapdragon davon schwimmen. Zu Recht, würde ich sagen. Ich kann das hier nur als Verzweiflungstat sehen, damit jetzt eben sie was zu bieten haben für die neuen Prozessoren, die jetzt bald von Huawei rauskommen werden und von MediaTek. Hat man jetzt sich jetzt entschlossen, den 568G zu übertakten und ihn als neuen 768G-Prozessor zu verkaufen? Ihr habt richtig gehört, ein übertakteter 765G, so verzweifelt scheint Qualcomm da schon zu sein. Was diese Übertaktung bedeuten kann, hat man schon mal gesehen bei Qualcomm. Es ist nicht das erste Mal, wo die das gemacht haben, mit teilweise frappierenden Auswirkungen. Die Geräte sind so heiß geworden, dass die Leute sie kaum noch in den Händen halten wollten. Ja. Und ganze Hersteller haben einen Prozessor übersprungen deswegen, weil diese Prozessoren einfach zu heiß geworden sind. Mal sehen, ob die dieses Mal das gelöst haben. Aber ehrlich gesagt, auch wenn das klappt und wenn dadurch tatsächlich mehr Leistung erreicht wird, ich finde, es ist schon sehr bedenklich. Und also mir wäre es nicht wohl dabei, wenn ich einen Prozessor vermarktet bekomme, das, was eigentlich nur ein veralteter oder ein alter Prozessor ist, übertaktet. Das ist nicht so das wirklich Wahre. Klar ist, ne, Snapdragon, also Qualcomm muss schon was machen, denn der echte, der neue echte Snapdragon ist noch ein bisschen weiter. Bis dorthin hat Huawei schon längst seine performanten Prozessoren auf dem Markt. Sehr interessant momentan, wie hier es gestrampelt wird von Qualcomm. So, dann vielleicht noch ganz kurz, Sailfish OS 3.3 ist draußen, modernes Sailfish OS. Die Vermarktungsstrategie ist mir noch nicht ganz so bekannt. Ja, also es ist ja sehr ruhig geworden um Sailfish OS. Ich habe auch gesehen, warum. Es gibt eigentlich nur eine herunterladbare Version, die Sailfish X. Die ist dann allerdings nur lauffähig auf Sony-Geräten, auf wenigen Sony-Geräten, wie zum Beispiel das XR2 und Xperia 10 Plus. Andere Versionen werden eigentlich nur an Firmen ausgeliefert, dass die selbst aufspielen auf die Geräte, eben die Geräte damit produzieren. Leider sind da natürlich nur wenige Hersteller Kunde. Schade eigentlich. Dennoch, die neue Version bietet einige Neuigkeiten, besseres, ja, sagen wir mal, ein konsistenteres Design, Ja, wobei der Hauptaugenmerk eigentlich da mehr auch auf die Entwickler liegt, neue Versionen von C-Compilern beispielsweise, neue Qt-Webkit-Versionen und so weiter und so weiter. Also man kann da sagen, dass das ein Update von Sailfish ist, um das eben auch, sag ich mal, moderner zu halten, dieses OS, ohne dass dabei dann eben die Stabilität zu kurz kommt. Ja. Eigentlich schade, ich würde gern das Sailfish OS tatsächlich als Alternative zu Android ausprobieren, gerade jetzt, nachdem ich mich ja gelöst habe von den Google-Diensten, wäre also für mich Sailfish OS eigentlich die Alternative schlechthin, aber ehrlich gesagt, deswegen ein überteuertes Sony-Gerät zu kaufen, nee, oh. Okay, dann komme ich jetzt mal zu den Community-Sachen. Achso, jetzt muss ich erstmal hier Line öffnen. Okay. Ja, es gab zunächst mal, das wäre eigentlich wieder was für die Rios Wochensicht gewesen. Ach, was soll's. Da fragt Andreas, was hindert dich daran, deinen eigenen Router zu installieren? Ich hatte ja schon jetzt mehrere Wochen über den Pi-Hole gesprochen und die Problematik mit den DNS-Servern, die von den Android-Geräten genutzt werden, beziehungsweise von den Routern. Also zunächst mal ist es natürlich so, dass warum ich keinen neuen Router installiere, keinen eigenen Router installiere, hinter meinem Router vom Anbieter. Ja, der Anbieter hat einen festen DNS und den kann man auch nicht ändern. Das ist leider oft so bei diesen Pay-Routern, die von den Anbietern ausgeliefert werden. Keine Ahnung, wieso, aber so ist es. Ja klar, ich bräuchte dann einen zweiten Router. Zunächst mal sind da die Kosten. Ja, einen zweiten Router muss ich mir kaufen. Einfach so kaufen. Ja, den kriege ich nicht gestellt, den muss ich mir kaufen. Dann bin ich auch faul. Ja, meine Faulheit kennt manchmal keine Grenzen. Und wenn man so ungefähr 30, 35 Geräte hier hat, die dann unter Umständen umkonfiguriert werden müssten, dann hat man da wenig Lust dazu. Ja. Ich meine, IoT ist bei mir überall. Ja, und das ist der Fluch der Internet of Things. Ja, lauter winzig kleine Geräte, an die man auch erstmal denken muss. Und da kommt einiges zusammen und furchtbar, muss ich sagen. Aber okay, also bei den Preisen für die Router momentan, für einen guten Router, für mich kommt da momentan, wird da eh nur Fritzbox oder vielleicht Huawei Router in Betracht kommen. Aber die Preise sind jenseits von gut und böse. Für das, dass es eigentlich nur einen Sinn hätte. Ich könnte einen eigenen DNS-Server eintragen. Und da ist einfach Kosten-Nutzen überhaupt nicht gegeben. Zusätzlich ist jetzt noch das Problem, dass die Android-Geräte ab Android 9 unabhängig von dem, was im Router steht von DNS, trotzdem noch Anfragen rausschicken über andere DNS-Server, beispielsweise über die Google-Server. Das ist unfassbar. Ich finde, warum das nicht öffentlicher wird, warum das nicht ein Skandal wird, das kann ich nicht sagen, aber die Android-Geräte werden teilweise tatsächlich gezwungen, über Google-DNS-Server zu gehen und damit wird jede Adresse in jedem Modus mit jedem Router an Google geroutet. Denn diese DNS, die in den Geräten drinstehen, überspielen ja die DNS-Einstellung im Router. Da kann drinstehen, was will. Wenn ich in den einzelnen Geräten die DNS-Adressen ändere, spielt das ja keine Rolle mehr. Und das geht ja nicht mehr bei den neuen Android-Geräten. Also meiner Meinung nach schreit es nach Skandal, aber niemand hat es gemerkt, offenbar. Ja? Keine Ahnung, was da los ist. Das merkt man erst dann, wenn man probiert, zum Beispiel Pi-Hole zu konfigurieren als alternativer DNS-Server und dann auch tatsächlich sieht, ob es funktioniert oder nicht. Und dann stellt man fest, nein, es funktioniert nicht, egal was ihr dort einträgt. Es geht nicht über euren Router, über euren DNS-Server. Es geht immer über den Google-DNS-Server. Und jetzt kommt noch das Letzte. Die DNS over HTTPS, ja, ist ja eine gute Sache, weil damit sind die DNS-Anfragen verschlüsselt. Das ist ja nicht schlecht. Ja? Ein Problem gibt es dabei. Die setzen natürlich jegliche DNS-Einstellungen außer Kraft und man kann nur noch den Anbieter oder man nutzt dann nur noch den Anbieter, der über Private DNS funktioniert. Also ihr seht, es ist so viele Probleme. Heutzutage einfach im Router einen DNS-Server einzutragen, bringt nicht mehr so viel. Das habe ich schmerzhaft gemerkt. Ja? Und selbst wenn, wie gesagt, der ganze Aufwand nur für einen DNS-Server, mal davon abgesehen, dass dann doppelter Strombedarf herrscht. Es geht mir ja schon gegen Strich, dass hier immer der Router an ist, aber das muss so sein, eben wegen den WLAN-Geräten, ja? Und dem ganzen Smart-Home-Gedöns. Ja? Ich will ja noch ein Licht nachts anschalten können. Ne? und deswegen jetzt doppelter Strombedarf, also zwei Router unnötig, das ist einfach nicht drin. Ja. Das ist einfach nicht drin. Ich weiß, es gibt vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Die Anbieter sind ja verpflichtet, jetzt auch den Anschluss zur Verfügung zu stellen für Router von Drittherstellern. Ja, ich könnte es vielleicht eventuell so tricksen, aber auch da muss ich sagen, lohnt sich der Aufwand nicht nur für ein DNS. Jetzt hier einen teuren Router zu kaufen, dann Schwierigkeiten noch vielleicht bei der Konfiguration zu bekommen und dann festzustellen, dass meine Android-Geräte trotzdem einen anderen DNS-Server benutzen und in Zukunft mit Private DNS, der es zum Beispiel auch auf meinem Firefox hier im Linux installiert ist, das sowieso umgeht. Also kein Grund mehr. Dann noch was anderes, Ubuntu mit GNOME, wie es gedacht war, Pop OS, das hat mir auch der Andreas geschickt, fand ich auch ganz interessant, habe ich schon mal angeguckt, zumindest mal hier diesen Beitrag angeguckt. Wenn ich dazu komme nächste Woche, werde ich vielleicht mal die Live-Installation hier auf den USB-Stick knallen und mir das mal angucken. Ja? Das sieht optisch wirklich sehr, sehr schön aus. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für viele Desktop-User sehr interessant sein könnte. Ja? Also sieht so richtig erfrischend aus, mal was Neues zu sehen. Dann hinsichtlich der E-Mail-Clients, die ich angesprochen habe, der Nachtzug schreibt, Gmail ist für mich inzwischen maximal unnütz geworden. Selbst nach Stunden gibt es keine Benachrichtigungen. Nicht mal, wenn ich Gmail öffne, werden die neu eingegangenen Mails angezeigt. Ich muss tatsächlich erst den Posteingang von Hand aktualisieren, um zu sehen, ob in den letzten Stunden Mails eingingen. Unnützer geht es nicht. Deshalb habe ich ebenfalls Fairmail installiert. Nun bekomme ich wieder direkt Benachrichtigungen. Ich habe Fairmail von F-Droid installiert und da gibt es fast jeden Tag ein Update. Ich vermute, die Version wird auf F-Droid seltener aktualisiert. Und genauso ist es auch. Ich habe die GitHub-Version und zwar deswegen, weil es mal vorkam, dass es ein Problem gab bei Fairmail. Eine Version, die nicht mehr richtig bei mir funktionierte. Und da musste ich tatsächlich oder sollte ich tatsächlich 3 Tage warten, ja, denn so lange dauert es im Normalfall, bis Fairmail, bis F-Droid aktualisiert. Das heißt, die Version, die ihr aktuell bei F-Droid bekommt, zwar gibt es da auch jeden Tag ein Update, aber die sind immer ein paar Tage alt. Ja, und das Problem war dann eben, ich brauchte den E-Mail-Client dringendst, also musste ich sofort diese GitHub-Version installieren. Diese GitHub-Version und F-Droid-Version sind nicht kompatibel. Das bedeutet, ich bin jetzt verdammt dazu, die GitHub-Version weiter zu benutzen. Tja, so ist das. Ich hoffe halt nur, dass irgendwann so diese Updates Frequenz bei nicht sicherheitskritischen Updates vielleicht ein bisschen eingedämmt wird, auch bei GitHub. Und dann wird sich das auch normalisieren, was eben diese Abweichung von F-Droid eben zu der GitHub-Version betrifft, ja. Sich glätten würde. Das heißt, wenn nur alle 3 Tage beispielsweise ein Update von Fairmail kommt, dann wäre auch auf F-Droid immer die aktuelle Version vorhanden, zumindest mal ja, also für einen gewissen Zeitraum, ja. Maximal eine Version hinten dran. Jetzt sind es mittlerweile, also ihr könnt davon ausgehen, F-Droid, dass ihr teilweise bis zu 10 Versionen hinten dran seid. Ja, es ist nicht selten, dass das passiert. Unglaublich. Gut, dann hat der Chris auch nochmal geschrieben, da darüber mehrfach berichtet wurde, über dieses Tracking von Xiaomi. Von habe ich vorhin habe ich da schon was drüber erzählt. Ja, mit der Stellungnahme von Xiaomi, die eben nicht ganz so gut ist. Ja. Wegen dem ganzen DNS-Gedöns gab es auch vorher schon mal noch was. Da eben Pro-Tipp, DNS im Router eingeben statt auf dem Client. Ja, genau, wenn es denn nur ginge bei den Pay-Routern. Ne? Auch klar. Und eben auch bei den Android-Geräten sinnlos. Bei den neuen. Ach, schade, schade. Was war da noch? Ah ja, genau, von Chris. Anderes Thema, eine Entwicklung, die sich wohl auch in anderen Messenger anbahnt. Google Duo wird in Zukunft auch ohne Telefonnummer funktionieren, über die gute alte E-Mail-Adresse. Die Entwicklung, muss ich sagen, gefällt mir, dass mehr und mehr weg von der Telefonnummer hin zur E-Mail geht. Also ich bin da zweigeteilt, was das anbetrifft. Im Prinzip ist die E-Mail eine gute Anlaufstelle für den Messenger. Aber das Problem ist, dass es beim Endkunden, also im Massenbereich, schon mal nicht geklappt hat. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in Zukunft klappt. Man kann nämlich eines nicht machen. App installieren, nutzen. Das ist das große Problem. Das ist schwierig zu vermitteln, wenn man eben sich mit Computern und Smartphones und so gut auskennt, dann ist das für einen so normal, ja, dass man, okay, man installiert die App, ja, E-Mail-Adresse, Passwort eingeben, okay, zack, ja, also über die E-Mail-Adresse registrieren, ja, Passwort festlegen, dann Bestätigungsmail kommt auf die E-Mail, man drückt drauf und der Account ist aktiv und yay, man kann drauf zugreifen und dann kann man auch eventuell von anderen Geräten darauf zugreifen. Ja? Also alles relativ unproblematisch gelöst, wenn man diesen ersten Schritt mit der E-Mail-Adresse als unproblematisch einstuft. Das Problem ist, dass das für die allermeisten Nutzer, privat, also Mainstream-Nutzer, die Leute, die WhatsApp jetzt haben, für die ist das zu kompliziert und zu undurchsichtig. Warum sollten die ihre Mailadresse benutzen? Versteht ihr? Für diese Leute ist die Telefonnummer nicht wie jetzt für viele von den, sag ich mal, in Anführungszeichen Pro-Nutzern, ja, ist das nicht ein Vorteil, sondern ein riesiger Nachteil. Die Leute wollen die App installieren, aufrufen und dann poppen die Kontakte auf, die auch diese App haben und sie können chatten. Wahnsinn! So muss das funktionieren. Das heißt, die Anbieter müssen sich erstmal überlegen, was können wir tun, wie kann man das tun, ja, dass es auch so funktioniert. Da hat Google natürlich einen Vorteil. Die Android-Geräte sind ja bereits mit einer Google-Mail-Adresse registriert. Das heißt, im Prinzip könnten die dort tatsächlich genau das machen, ohne dass man dort nochmal eine eigene E-Mail-Adresse registrieren muss. Ja, für Anbieter, also für Drittanbieter, sehe ich da keine Chance, dass die direkt auf zum Beispiel auf die Google-Mail-Adresse zugreifen können, ohne weiteres, ja, ohne dass man sich einloggen muss sozusagen, angeben muss, was für eine E-Mail-Adresse man verwendet werden soll. Wenn das möglich ist, dann sollten die Hersteller das unbedingt in Betracht ziehen. Ich weiß nicht, ob die so weit denken, weil das ist oftmals eben eine Schwierigkeit, wo man eben nicht dran denkt, ja, pro User gegen normale Nutzer, ja, und die will ich ja auch nicht schlecht machen, im ganzen Gegenteil. Ich finde, auch Pro-Nutzer haben das Recht dazu, eine möglichst einfache App zu bekommen. Das heißt ja nicht immer, dass ein Pro-Nutzer dafür lebt, Probleme mit Apps zu beheben oder sich um Apps zu kümmern, weil er das schön findet. Wenn er es schön findet, ist es natürlich toll. Ja? Aber es gibt auch Pro-Nutzer, die wollten einfach nur eine Aufgabe erfüllen. Beispielsweise, die installieren sich eine App für mit jemand zu chatten, weil der eben diese App hat und jetzt will man diese App nutzen und okay, gut, dann ne, meldet man sich eben mal an und fertig. Ist kein großes Hindernis, ist in Ordnung. Aber warum sollte er das tun? Und deswegen ist man eigentlich auf diese Nummern gegangen. Das Einzige, was eben zählt zur Identifikation, einfach ist. Das Problem ist, dass es natürlich auch andersrum Schwierigkeiten gibt, wenn man zum Beispiel die Telefonnummer wechselt. Da hat man ganz große Probleme. Line hat es einigermaßen mittlerweile im Griff. Früher war das auch nicht so einfach. Mittlerweile geht es gut. Ja. Habe ich auch schon gemacht. Man kann also dann quasi Nachrichten herstellen, auch auf die neue Nummer sozusagen. Ja, das geht, aber da muss man auch durch Reifen springen, dass es funktioniert. Auch das wäre für normale Nutzer sehr, sehr schlecht. Das heißt, normale Nutzer müssen auch ein normales Nutzungsprofil haben. Das heißt, die haben eine Telefonnummer, ja, bestenfalls for life. Okay? So sieht es aus. Ansonsten wird das Leben ziemlich kompliziert. Ne? Also das sind eben diese Probleme, die man bewältigen muss bei den Messengern. Das hat vielen Messengern, das hat Google Talk das Genick gebrochen, das hat Hangouts das Genick gebrochen, dass man eine E-Mail-Adresse brauchte dafür. Ja. Also auch wie die anderen Leute dann in Verbindung kommen können. Ja. Es gab keine Telefonbücher, das ist zwar immer in der Diskussion sicherheitstechnisch gesehen, ja, aber das ist ja auch ein Problem. Ich habe Hangouts installiert, jemand anderes hatte Hangouts installiert gehabt. Jeder Android-Nutzer hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt Hangouts installiert und zwar funktionsfähig installiert. Jeder Android-Nutzer, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und wer hat es genutzt? Kaum jemand. Alle haben sich diese verdammte Drecks WhatsApp-App installiert und haben das genutzt. Warum? Weil sie keine E-Mail-Adresse eingeben mussten, um mit Leuten zu kommunizieren. Die haben die App geöffnet und das Telefonbuch wurde importiert und alle Kontakte, die auch WhatsApp installiert hatten, wurden angezeigt. Stellt euch mal vor, wie genial das gewesen wäre, wenn damals das Hangouts genauso gemacht hätte. Ihr hättet Hangouts installiert und alle Hangouts-Nutzer, alle Android-Nutzer, die quasi ihr Handy registriert haben und die ihr kennt, die auch in eurem Telefonbuch eingetragen wären, mit der E-Mail-Adresse wohlgemerkt, da zählt ja die E-Mail-Adresse, nicht die Telefonnummern, ja, aber das hätte man machen können, wären dort aufgepoppt und ihr hättet können mit denen chatten. Ganz klar, dann wäre Hangouts jetzt der Messenger Nummer 1 auf Android. Da bin ich mir 100% sicher. Aber nein, so war es nicht. Und das hat Google nicht verstanden. Das versteht Google bis zum heutigen Tag offenbar nicht. Und deswegen gibt es eben dieses Durcheinander. Und deswegen haben wir einen de facto Standard, ja, der alles andere als optimal ist. Gut, damit lass ich es mal bewenden jetzt. Wir sind schon wieder eine ganze Zeit lang drüber über die Zeit. SimCity. Build It ist dieses Mal App der Woche. Wie bin ich denn darauf gekommen? Ja, ganz klar, in der Rios Wochensicht habe ich schon gesagt, 90% der Zeit diese Woche habe ich verbracht mit Spielen von City Skylines. Und sobald hier der Netcast beendet ist, gehe ich auch rüber und spiele das auch. Fantastisch, meiner Meinung nach. Städteaufbausimulation ist einfach genau mein Ding. Vor allem im Sandkastenmodus, ja, yay. Und da habe ich natürlich diese Woche auch geguckt, was gibt es denn im Android-Bereich, was interessant ist. Und da ist mir natürlich SimCity Build It sofort aufgefallen. Ja, Mensch, ich muss gerade mal diesen Org-Mode-Link öffnen. So, schöne Grafik, also geradezu meiner Meinung nach für das Smartphone phänomenal gut. Ja, phänomenal gut. tolle Möglichkeiten. Die Städte können wirklich fantastische Ausmaße annehmen. Und macht so viel Spaß wie das Skylines, City Skylines. Ich möchte dazu sagen, also SimCity ist eigentlich das Original. City Skylines ist eigentlich mehr nachgemacht. Aber sie haben meiner Meinung nach einen Rang abgelaufen. Die sind so gut. So gut. Also ich war wirklich überrascht. Ich habe das auf der PS4. Ja, war im PlayStation Network. Ist das momentan kostenlos. Könnt ihr das runterladen als PlayStation Plus Kunde. Und es war also wirklich faszinierend. Das SimCity Build It ist hier aber diesem City Skylines in nichts unterlegen. Es ist wirklich fantastisch, meiner Meinung nach. Optisch vielleicht sogar noch einen Tacken besser. Und das muss man sich mal vorstellen, dass auf Android optisch noch einen Tacken besser. Ich bin wirklich begeistert davon. Das Einzige, was mich gar nicht so begeistert bei SimCity Build It, In-App-Purchases. Ihr könnt euch schon vorstellen, was das bedeutet. Also so richtig Sandboxing kann man da nicht machen. Und das ist für mich immer das Faszinierende. Wisst ihr, wenn ich nur das bauen kann an Gebäude, was ich finanzieren kann, dann ist es so langweilig wie im normalen Leben. Ja? Dann wird die Stadt immer nur Mist sein. So ist es, weil die Städte immer nämlich alles finanzieren müssen. Kein Wunder, dass eine Standardstadt so schlimm aussieht und so unspektakulär ist. Leute, ich will Wahrzeichen, ich will Hochhäuser, ich will Prunk, Pomp und modernste Sachen. Ich will eine Stadt, die nur auf Solarenergie basiert und mir egal, ob die Kohleenergie, die Kohlekraftwerke tausendmal billiger sind, ist mir wurscht. Ja? Aber das ist eben genau das, was ich will. Und deswegen nutze ich auch bei solchen Spielen den Sandkastenmodus. Das heißt, hier braucht ihr Geduld, ihr braucht Geld oder noch mehr Geduld. Ich weiß nicht, ob man das alles schaffen kann in einer Lebenszeit, wenn man keine In-App-Purchases tätigt. Von daher ist das schon sehr schade. Warum? Ich bin halt auch von dieser SimCity-Reihe gewohnt, ne? Früher vom Computer, da hat man sich die Vollversion gekauft und konnte dann alles damit machen. Das ist natürlich eine schlimme Einschränkung hier bei den In-App-Purchases. Auch wenn das, und das möchte ich hier in aller Deutlichkeit sagen, der beste Stadtaufbausimulator auf Android ist. Das SimCity Build It von Electronic Arts. Aber für die Leute, die sagen, Moment mal, In-App-Purchases bei einem Städtesimulator, das geht ja jetzt nun gar nicht. Für die kann ich auch noch, das habe ich hier als Alternative verlinkt, Pocket City empfehlen. Das war sogar mal App der Woche, ja, vor langer Zeit. Das ist optisch natürlich nicht mal annähernd so gut wie SimCity Build It. Aber dennoch muss ich sagen, auch wenn die Grafik deutlich unterlegen ist, von den spielerischen Elementen her ist es sehr, sehr gut. Auch hier hat man sehr viele Möglichkeiten. Man hat einen Sandbox-Modus und man hat alles zur Verfügung. Klar, das Spiel kostet 3,39 €, aber dafür bekommt ihr auch ein Spiel, was ihr komplett nutzen könnt, ohne jegliche In-App-Purchases. Also einmal kaufen, alles nutzen. Finde ich also sehr schön. Auch hier die Natural Disasters, die man auslösen kann, ja, Vulkanausbrüche und so weiter kann man forcieren. Also ja, man kann auch wieder die Städte in Chaos stürzen, wenn einem das gefällt. Ne? Und wie gesagt, durch den Sandbox-Modus, da hat man unendlich viel Geld. Man muss auf verschiedene Sachen nicht achten. Und von daher ist es, wenn man grafisch deutlich zurückstecken kann gegenüber dem SimCity Build It, ist es eine schöne Alternative. Ich habe damit auch viele Wochen damit verbracht auf dem Smartphone. Und ja, der Ansatz ist gut. Keine Mikrotransaktion, wird auch nochmal extra als Vorteil genannt vom Entwickler. Und das finde ich gut. Für 3,39 € das Spiel allemal sein Geld wert. Also App der Woche, diesmal SimCity Build It und als Alternative dafür Pocket City. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, in der Line-Community, da könnt ihr alles loswerden. Und die Links heute zu verschiedenen Themen und natürlich zu der App der Woche findet ihr in den Shownotes, in eurem Podcast-Player, Netcast-Player. Irgendwo oben müsste das sein, meistens zum Aufklappen irgendwo, ja. Und dann seht ihr den Begleittext zu der Folge und dort sind auch die Links drin und immer ein schönes Bild. Hoffe ich, oder auch nicht manchmal, ja, je nachdem, ob ich dazu komme. dort findet ihr dann entsprechend die Wege zu den Themen. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.